see to continue in his faith. That's how to make it to the end. Wie schaffen wir es bis zum Ende, indem wir weitergehen im Glauben? How do we make it to the end? Wie schaffen wir es bis zum Ende? By believing he loves us unconditionally. Indem wir glauben, dass er uns bedingungslos liebt. That is not when we are working for him that he loves us. Dass er uns nicht nur liebt, wenn, dass er uns nicht nur dann liebt, wenn wir für ihn arbeiten. It is not when we are so busy doing one thing or the other because of him that he loves us. Dass er uns nur dann liebt, wenn wir für ihn beschäftigt sind. How do you continue and make it to the end? Wie schaffen wir es bis zum Ende? It's by continuing your faith. Ist, indem wir weitergehen in unserem Glauben. The faith that you use to believe that he saved you. Der Glaube, den wir nutzen, um zu glauben, dass er uns errettet hat. You know, you believe he saved you. He's your savior. Du glaubst, dass er dein Retter ist. And you have not seen God. Du hast Gott noch nicht gesehen. But you believe there is God. Aber du glaubst, dass es Gott gibt. See, that same faith that you use to believe that there is God is that same faith you are going to continue with. The end. Der gleiche Glaube, den du nimmst, um zu glauben, dass Jesus Christus dich erlöst hat, in diesem Glauben gehst du auch weiter, in diesem Glauben wandelst du auch, in dem lebst du. In John 3:16, it said, for God so loved the world. Johannes 3:16 lesen wir, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. It's not because the world they have been so good to him. Nicht weil die Welt so gut war zu ihm. It's not because the world they love him. Oder weil die Welt ihn liebt. Or the world has been working for him. Oder die Welt für ihn gearbeitet hat. But he said, for God so loved the world. Gott hat die Welt so sehr geliebt. His nature is love. Seine Natur ist Liebe. That's his nature, love. Das ist seine Natur, Liebe. And he loves us unconditionally. Und er liebt uns bedingungslos. There's nobody that loves you unconditionally. Es gibt niemanden, der auf Erden, der dich bedingungslos liebt. Without Christ, there is nothing like conditional love. Ohne Christus gibt es nichts wie bedingungslose Liebe. It's all about with condition. Alles hängt an Bedingungen. You see, if you love me, I love you. Wenn du mich liebst, liebe ich dich auch. If you hate me, I hate you. Wenn du mich hasst, dann hasse ich dich auch. Your place of work, your places of work, where you work, you see, your chef did not employ you because he loves you. Dein Chef hat dich nicht eingestellt, weil er dich liebt. You are there because you can work, do the job for him. Du bist da, weil du qualifiziert bist und weil du diese Arbeit verrichten kannst. You see, if you cannot do the job, you cannot be there. Wenn du diese Arbeit nicht tun kannst, wärst du nicht da. You see, the job is with condition. Diese Arbeit hängt an Bedingungen. You understand that? You see, whatever, you see, when bank want to give you something, it's whatever they want to give you, it's with condition, because they know they are going to gain and they are going to have their money back. Wenn die Bank dir etwas gibt, sie weiß, das ist nicht aus aus Liebe geben sie dir dieses Geld. Sie wissen, dass sie das Geld zurückbekommen und sogar noch mehr Zinsen bekommen sie sogar dazu. Without Jesus Christ, there is nothing of unconditional love. Ohne Jesus Christus gibt es keine bedingungslose Liebe. Today we are going to continue with how to make it to the end. Heute geht es weiter mit dem Thema, wie wir es zum Ende schaffen. Because we can start and never be able to continue. Wir können anfangen und aber daran es kann und nicht, es nicht schaffen, weiterzugehen. And we can start and continue and never be able to make it to the end. Wir können auch gut anfangen und gut weitergehen, aber wir schaffen es nicht bis zum Schluss. You see, some at the 99 hour, they have already given up. Einige bei kurz vor Schluss geben sie auf. You know, some can wait for some minutes. Einige können für ein paar Minuten warten. For hours. Paar Stunden, for days, Tage, for months, Monate. But when it comes to years, wenn es um Jahre geht, you see, it looks boring. Das ist unerträglich für viele. You see, people are getting tired. Leute werden gelangweilt, werden müde. You see, their complaint is coming up and saying, how long are we going to? Die fangen an zu meckern und zu meckern und fragen sich, wie lange noch? Wie lange muss ich noch warten? If I had been the other side, maybe I could have even make it. Hätte ich mich für die andere Seite entschieden, wäre ich vielleicht schon da, wo ich jetzt sein will. Like the children of Israel, you see, in the wilderness. In der Wildnis. You see, they left Egypt. Egypt did not leave them. Sie haben Ägypten verlassen, aber Ägypten hat sie nicht verlassen. You see, Egypt was always following them everywhere. Ägypten war immer hinter ihnen her. The slightest thing, there's no water, is complaining. Bei der kleinsten Sache, die fehlt, gab es immer direkt eine Beschwerde. You see, when there is bread, it's only bread. Why not Purim? Why not that? You see, they complain about everything. Wenn es Brot gibt, fragt man sich, wo ist das Wasser? Wenn es Wasser gibt, fragt man sich, wo ist das Brot? God did not say you should not need things. You are not to desire things. Gott hat nicht gesagt, dass wir uns nicht Dinge wünschen sollen, dass wir nicht nach Dingen fragen sollen. Even Jesus said, whatever you desire. Jesus hat selbst gesagt, was immer ihr euch wünscht. He did not say don't desire anything. Er hat gesagt, wir sollen uns nichts wünschen. He said we are to desire things. Wir sollen uns Dinge wünschen. But not in complaint. Aber nicht in der Beschwerde. Not in doubt. Nicht im Zweifel. That's why until the end of self, you can never find Christ. Erst wenn das Selbst ein Ende hat, dann findest du Christus. You see, until that self is finished, bis dieses Selbst vorbei ist, you cannot see Christ. Kannst du Christus nicht sehen. Amen. Amen. When we continue from where we stop on Sunday. Wir machen da weiter, wo wir am Sonntag aufgehört haben. You know, we talked about Joseph. Wir haben über Josef gesprochen. David. You see how long they spent, you see, before they were able to achieve the end result. Wie lange sie gebraucht haben, bis sie am Ende waren, bis sie am Ziel waren. Before they received the testimony, you see. Bis sie das Zeugnis bekommen haben. It took years. Es hat Jahre gebraucht. And they never give up. Sie haben nicht aufgegeben. Even David encouraged himself at the end. Hat sich selbst ermutigt. And he now received half the victory. Hatte dann den Sieg. So also is Joseph. Spent years. You see, one spent 17 years. Einer 17. Believe in God. Gott zu glauben. You see, along this line, it was not your bread and butter. Und zwar nicht nur Brot und Butter. We know of Joseph, you see. He was sold after giving the testimony. Dem er das Zeugnis gegeben hat. That, look at my dream. Dem meinen Traum an. Even the father, the father, the brothers, they were all threatened. That, are we going so bow down before you. Selbst seine Familie hat sich bedroht gefühlt von diesem Traum, von dieser Zukunft, die er gesehen hat. You see, you can't tell people what God have done for you. Du kannst Leuten erzählen, was Gott für dich getan hat. It threatens people. Und es bedroht Leute. It threatens people. Es bedroht sie. And Joseph was not even bothered. Aber Josef hat sich keine Sorgen gemacht. But he believes God. Er hat Gott geglaubt. And that is why even in temptation he remembered God. Who understands? In der Versuchung hat er sich an Gott erinnert. In temptation, when that woman came, wanted to sleep with him. Als diese Frau kam, who remember that? Um mit ihm zu schlafen. You say, he said, how can I commit this sin before God? Wie kann ich die Sünde vor Gott begehen? Before my God, he did not say before my master. Nicht vor meinem Meister. You see, he said before my God. Vor meinem Gott. Because he believed in his God. Und er glaubt an seinen Gott. You believe in your God. Glaubst du an deinen Gott? You trust him so much. Trust du deinem Gott? That even when you are sick, he's there with you. Ist er da bei dir? You see, even when you are passing through whatever problem, das ist ein Problem, that you don't even need to do any job for him. Dass du nichts machen musst. Just play like a baby. Einfach spielen wie ein Kind. You see, you know a baby and the mother. Wie ein Kind und seine Mutter. The baby never go to any job. Das Baby muss nicht arbeiten. You see, more and more and more go and wash plates off. You just play. That playing alone, the mother is satisfied. Es muss nicht im Haushalt helfen. Es spielt einfach nur. Und damit ist die Mutter zufrieden. You see, crying and just looking for. What have we, you know, and changing the papers and everything. The mother just know that he is to take care of the child. Mutter weiß einfach, dass sie die Aufgabe hat, sich um dieses Kind zu kümmern. And not the child taking care of the mother. Und dass das Kind nicht sich um die Mutter kümmert. But today it's as if we are the one taking care of Jesus. Aber heute fühlt es sich manchmal so an, als ob wir uns um Jesus kümmern. You know, when we did not do anything, well, if we have not, until we do, we don't believe he loves us. Dann glauben wir, dass wir von ihm geliebt sind. Remind yourself that his love is unconditional. Erinnere dich daran, dass seine Liebe bedingungslos ist. You know, Psalm 8. Psalm 8. He says his mind is full of you. Seine Gedanken sind voll von uns. His mind is full of you. Let us go there. Psalm 8. Praise the Lord. Hallelujah. His mind is full of you. Seine Gedanken sind voll von uns. Psalm 8, verse 4. Psalm 8, Vers 4. Praise the Lord. Hallelujah. He said, what is man that thou art mindful of him? What is man that your mind is so full of him? In der deutschen Version ist es in Vers 5. Was ist der Mensch, dass du an ihm gedenkst? That is man. You see, his mind is so full of you. Das ist eine Gedanken voll von ihm. It's not because you are so good. Nicht weil du so gut bist. It's not because you are doing one thing or the other for him. Mensch, irgendwelche Dinge für ihn tust. You know, you keep on rebelling. It's always fighting against him. Du kämpfst ständig gegen Gott. Du rebellierst ständig. Better for all, for God so loved the world. Dennoch liebt er dich. Dennoch liebt er die Welt. I said I will come and die for you. Sagst, ich werde trotzdem für euch sterben. I know you cannot achieve them yourself. Ich weiß, dass ihr you need me. Ohne mich das nicht erreichen könnt. Though you may not even know that you need me, but I know you need me. Auch wenn ihr nicht meint, mich zu brauchen, aber ihr braucht mich. Without God, there is nobody here on earth. Ohne Gott ist hier niemand auf Erden. You see, because even the air that we breathe in. Selbst die Luft, die wir einatmen. You see, when the world is afraid of all these bombs today, because there are some bombs that when they leave to go out, they throw outside. The air can pollute the air, and the air with anybody that breathes it in. It seems they have used it once. They have not used it. Okay, what was the one they used in Hiroshima or Nagasaki? In Japan. Thousands upon thousands. Die Welt hat Angst vor solchen Atomwaffen, die dafür sorgen, dass nicht sozusagen, die dafür sorgen, dass die Luft verschmutzt wird und man allein schon durch das Einatmen dieser Luft einfach stirbt und auf eine schreckliche und schmerzhafte Weise. Is gone with man. Und Gott kann das. Er kann die Luft nicht nur verdrecken, er kann sie sogar wegnehmen, dass wir alle jämmerlich wie Fische einfach ersticken. What is man that thou art mindful of him? And the son of man that thou visited him? Upon all he loved you so much. Aber trotzdem liebt er uns. Don't ever doubt his love for you. Zweifle nicht an seiner Liebe für dich. Don't doubt him at all. Zweifle nicht an ihm. Even when things are going from fry pan to fire. Auch wenn es schlimmer und schlimmer wird. Even the worst, when getting to the worst. Selbst wenn es wirklich schlimmer und schlimmer wird. You have to remind yourself, remember those people that have got the victory before you. Erinnere dich an die Leute, die den Sieg schon vor dir haben. You remember Shadrach, Meshach and Abednego. An die drei hebräischen Jungen. You know these three Hebrew boys. Die drei hebräischen Jungen. It was not before the fire, it was in the fire. Im Feuer. You know, a president can save you when you are in before the fire. Ein Präsident kann dafür sorgen, dass du vor dem Feuer noch erlöst wirst. You see, if a mother, father, they can kneel down and be begging. You know, Africa, we know how to beg very well. We beg. You see, please, my son, please. He is the only one. And you see, just stop begging and begging. Before, that is, you can do that before fire. Und selbst Mutter und Vater können noch flehen und können noch bitten und betteln, dass diese Kinder nicht ins Feuer geschmissen werden. But when it is in the fire. Aber wenn diese Person schon im Feuer that ist, is the end of self. Das ist Ende vom Selbst. You see, self has no more self there. Da ist kein Selbst mehr. It's not God. Das ist nur noch Gott. It's only God. Nur Gott kann da retten. Can do the impossible. Nur Gott kann das Unmögliche tun und aus dem Feuer raus retten. He wants us to continue in his love. Er will, dass wir weitermachen in seiner Liebe. You see, to continue in faith is to continue in God's love. Weiterzumachen im Glauben ist weiterzumachen in Gottes Liebe. To continue in his love is to continue in his faith. In seiner Liebe weiterzumachen heißt in seinem Glauben weiterzumachen. Remind yourself always how he loves you. Erinnere dich ständig daran, wie sehr er dich liebt. Praise the Lord. Hallelujah. And today we will talk about Moses. We start from there. Heute sprechen wir über Moses. It took 40 years for Moses to be trained. Es hat 40 Jahre gebraucht, damit Moses ausgebildet ist. You see, it took 40 years. 40 Jahre. Amen. Amen. It took David 17 years. Es hat David 17 Jahre gebraucht. You see, after, because you know he was anointed as king. Nachdem er gesalbt worden ist zum König. And after the anointing. Nach der Salbung. You see, it took 17 years before he became a king. Hat es 17 Jahre gebraucht, bis er wirklich dann König wurde. And what about Joseph? It took 13 years. Joseph hat 13 Jahre gebraucht. And along this line. Und in dieser Zwischenzeit, you know, everybody have given up. Hat jeder schon aufgegeben? Ah, they will say, yeah, king, he was anointed. Look at him, he's running away. So people, the king is even pursuing him. Gesalbt, he's a loser. It's never over until you say it is over. Aber es ist niemals zu Ende. Wenn du sagst, es ist zu Ende, dann. You know, when David was running from the king. Als David vom König flüchten musste. For 17 years. 17 Jahre lang. How people will don't write him off. Leute hätten ihn schon längst abgeschrieben und gesagt, ach, der ist Geschichte. Especially the children that were born at that time, before when he was anointed. You know, when they now grow, they know they did not even experience Goliath's fight. That he once won Goliath, defeated Goliath. So when people are just talking, ah, that one is a write-off. Ah, he's just running. He's a running wick. You know, he was anointed as king. Ah, forget about that. Who even sure? Are you sure he was even anointed as a king? People without your testimony. Besonders die Leute in seinem Alter, seine Freunde oder Bekannte, die werden sie sagen, ey, ich kenne den und ich weiß auch, dass das passiert ist. Auch mit Goliath hatte ich auch gehört, aber ganz ehrlich, schon seit mehr als 10 Jahren wird er verfolgt und ich glaube nicht, dass das noch alles passieren wird, was ihm da versprochen wurde. Wahrscheinlich war es einfach nur, keine Ahnung, Zauberei oder vielleicht war es auch einfach der Teufel, der ihm da was zugeflüstert hat. Und man weiß ja auch nicht, ob das überhaupt eine richtige Salbung war. I thank God for David. Ich danke Gott für David. You know how he achieved that victory to now become a king. Wie er diesen Sieg bekommen hat, ein König zu werden. You see, when he now he became a king, there are other fights that he still fought. Und als er König wurde, gab es auch wiederum andere Kämpfe, die er hat. You know, his son started fighting him. Sein Sohn fing an, ihn zu bekämpfen. They wanted to become king. Er wollte König werden. He was having problem upon problem. Er hatte Probleme. Sogar nachdem er König geworden ist. And I said today, you as children of God. Also wir Kinder Gottes. That you are a child of God does not mean the end of problem. Dass wir Kinder Gottes jetzt sind, heißt nicht, ist nicht das Ende der Probleme. The meaning is that you are above those problems. Die Bedeutung ist, dass wir jetzt über diesen Problem stehen. The meaning is that before the problem comes, you already have victory. Vor dem Problem haben wir den Sieg schon. And that's what you are to believe, and that's how to have that victory. Und das sollten wir glauben, und so haben wir auch diesen Sieg. You see, along the line there were problems. Es gab so viele Probleme in dieser Zwischenzeit. And after the becoming a king, there was also problem. Und nachdem er König geworden ist, gab es auch Probleme. So also is Joseph. Genau ist es mit Joseph. You know, when he now he was now a governor. Er war dann ein Minister. You see, a governor. You see, as a governor, you people think everything is just no more problem. Als Minister glaubt man, gibt's keine Probleme mehr. Remember the brother they sold him. He was sold. Aber erinnere dich, deine Brüder haben ihn verkauft. And there's going to be unification. Es wird wieder eine Vereinigung geben. You see, people, you see, that's why whoever, whatever people are doing to you. Was immer die Leute antun. Don't bother yourself about who hates you now. Mach dir keine Sorgen über die Leute, die dich heute hassen. That they hate you because of Christ. Don't bother yourself. Christus hassen, mach dir keine Sorgen darüber. You know that Joseph was hated. Joseph wurde auch gehasst. He was hated. Wurde gehasst. And later there was how do you call it? Unification. Aber später gab es eine Vereinigung. You see, the Lord brought the family now came to him. Der Herr hat diese Leute wieder zu ihm gebracht. Joseph said, what you mean by God turned it to be good for me. Joseph hat gesagt, das, was ihr mir Böses gewünscht hat, das hat Gott zum Guten umgewandelt. They are going to hate you. Sie werden dich hassen. Because they don't know Christ. Weil sie Christus nicht kennen. But you don't bother yourself about those Aber things. Mach du dir keine Sorgen darüber. You see, remember Joseph. Erinnere dich an Joseph. The brothers, the father, they all join him later. Die Brüder, der Vater, sie sind alle Teil von ihm geworden. You see, they're not bad for forgiveness. Sie haben um Vergebung gebeten. You see, we have the same God, the same Father. Den gleichen Gott, den gleichen Vater. Those people that hate you for no reason. Die Leute, die dich ohne Grund hassen. Because they are just jealous in one way or the other. Jealous of Christ in you. Einfühlsüchtig auf Christus in dir. Don't allow them to take your focus away from Christ. Lass nicht zu, dass sie deinen Fokus von Christus weglenken. Because that's what they want you to do. Und was wollen sie? To take your so that you take your focus away from the love of God in your life. Dass du deinen Fokus weg von der Liebe Gottes in deinem Leben nimmst. How do you continue with the with Christ to the end? Wie machst du weiter mit Christus und hast bis zum Ende? It's by continuing his love. Nimm weiter in seiner Liebe. Reminding yourself he loves you. Dich daran erinnerst, dass er dich liebt. And you see people or Satan through people or through friends, through whatever, we want to take you away from this track. Und der Teufel will dich durch Menschen, durch Familie, durch Freunde von diesem Pfad wegnehmen, von diesem Weg wegnehmen. And then we want to steal your joy. Sie wollen deine Freude wegnehmen. Steal your peace. Deinen Frieden. But look at Joseph. He was never sad. Er war nicht traurig. Even in prison. Selbst im Gefängnis. He started helping others. Fing er an, anderen zu helfen. And that's why you take your eyes away from those problems. Deswegen nimmst du deine Augen weg von diesen Problemen. He never even think of those problems, so that he's done. That people are not petting him. Who understand that? Bemitleiden. You have a comforter. Allow the Holy Spirit to be your comforter. Wir haben einen Tröster. Wir haben den Heiligen Geist. Lass zu, dass er dich tröstet. He's big enough. Er to comfort you, um dich zu trösten. And you see, because you have to comfort others. Du sollst andere trösten. The babies in the Lord. Die Leute, die noch klein sind. Those that refuse to grow, because there are some that always refuse to grow. Die sich noch weigern zu wachsen. They may even be older than you in the kingdom of God. Vielleicht sind sie sogar länger als du im Königreich Gottes. You see, but you still comfort them. Aber du bist immer noch derjenige, der. Because they want to remain babies. Weil sie sich entscheiden, Babys zu bleiben. Always drinking milk and never eat solid Milch food. Trinken, anstatt feste Nahrung zu sich zu nehmen. Like Paul said, Paulus how long will you continue drinking milk? Wie lange wollt ihr immer Milch trinken? How long will you mature? How long will it take you to mature? To not eat solid food. Oh, praise the Lord. Hallelujah. You see, you are there. You're that thing just. You cooperate with the Holy Spirit. Be there for them, for those that refuse to grow. Sei da für die Leute, die sich weigern zu wachsen. You see, that is how we are going to continue solving all problems. So machen wir weiter und lösen alle Probleme. How? Wie? How? It's by believing and continue believing. Indem wir glauben und weiterhin an Gottes Wort. He may take days. He may take hours. Oder Stunden. You see, if you are sick. Wenn du krank bist. You see, it may take days, it may take hours, it may take months. That sickness did not come to destroy you, to kill you. Krankheit ist nicht gekommen, um dich zu zerstören und zu töten. You see, whatever it is, was immer es auch how ist, are you going to have that victory? Wie wirst du diesen Sieg haben? Just like David took him 17 years to now become a king. David hat ihn 17 Jahre gekostet, um ein König zu werden. You know the woman with issue of blood. You understand that? What remember? Wer erinnert sich? It took her 12 years. 12 Jahre. You know this woman was. You see, for blood to be coming up from your body, and it stinks, it smells. 12 Jahre lang litt sie unter diesen Blutungen, die einfach erstens schmerzhaft sind und zweitens einfach widerlich sind, weil ständig kommt Blut aus dir raus und es stinkt und es ist einfach unangenehm. Nobody can touch her, because she has to be crying and saying, unclean. Because nobody should touch her. Und sie musste ständig weinen und sagen, dass sie unrein ist, damit keiner sie berührt. And that's why he said, if I can touch. Ist jetzt sagt, wenn ich ihn berühren kann. Because she was not able to touch anybody. Weil sie nicht in der Lage war, irgendjemand anderes zu berühren. Who understand that? You know if I can touch. Wenn ich berühren kann. The edge of this garment. Einfach nur sein Mantel. Dann werde ich heilen. Because along the years when this woman was sick. Denn in dieser ganzen Zeit, die sie krank war, konnte sie niemanden berühren. She could touch nothing. Sie konnte nichts berühren. Just you see just alone. Sie war alleine. For years. Jahrelang. Being going from one doctor to another. Arzt according to the Bible. You see, a physician going from one and they were not able to heal her. Aber keiner von ihnen war in der Lage, sie zu heilen. He took her 12 years. 12 Jahre. But at the end, aber she was Ende healed. Wurde sie geheilt. Praise the Lord. Halleluja. That is how we have all our victory. So haben wir unseren Sieg. You see, whatever it is, was that is your ist, desire. Was dein Wunsch ist. And also Moses, for 40 years. Auch Moses, 40 Jahre. He's supposed to be 10 years. Hätte 10 Jahre sein sollen. But because of flesh. Aber in dem Fleisch. It was now 40 years. Waren es dann 40 Jahre. You see, plus 30 years more. 30 Jahre mehr. Let us just quickly look into that. Amen. Amen. In Acts 7, let us go to Acts 7. Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7 von Vers 23. He said, and when he was full 40 years old. You know, you see, he said, when Moses was full 40 years old. Als Mose 40 Jahre alt war. He came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. Da kam der Gedanke, seine Geschwister zu besuchen. Ah. I hear in verse 24. He said, and seeing one of them suffer wrong, he defended him and avenged him that was oppressed and smote the Egyptian. 25. For he suppose his brethren who have understood how that God by his hand would deliver them, but they understood not. Here, Moses, he knew he was the deliverer. Moses wusste, dass er der Erlöser ist. He knew he was the one going to deliver the children of Israel. Dass er derjenige sein wird, der die Kinder Israels erlösen wird von ihrer Gefangenschaft. He knew what? But he did not know how. Er wusste was, aber er wusste nicht wie. You see, he knew what? Er wusste was. He knew something. Er wusste. And that's how when God revealed this to you. Genauso wenn Gott dir etwas offenbart. Then look at, I have given you Jericho. Schau dir an, ich habe dir diese Stadt gegeben. I have given you your state. Ich habe dir deine Auftrag. I have given you your children. Ich habe dir deine Kinder. I have given you that job. Ich habe dir diese. I have given you the house. You see, das Haus whatever it is, I've given you your husband. Ich hab dir den Ehemann geschworen. Or your wife. Oder deine Ehefrau. The how you are to ask. Das wie, darum solltest du wissen. It's very, very important for God's children. Für Gottes Kinder. Because so many times we make mistakes along the line because of the how. Machen wir Fehler auf dem Weg wegen dem wie. You see here, Moses thought it was going to be by the physical power. Mose dachte, es wird durch physische Kraft passieren. And that's where God's children mix it big time und today. So, und das der Punkt, an dem Kinder Gottes ständig in die Irre geleitet werden. We serve a supernatural God. Wir dienen einem übernatürlichen Gott. We have a supernatural father. Wir haben einen übernatürlichen Vater. And the result he wants for us is not natural, but supernatural. Ergebnis, was er für uns will, ist nicht natürlich, sondern übernatürlich. But so many don't they cannot even understand it. Aber viele von uns können das nicht that verstehen. That is not about flesh and blood at all. Es geht nicht um Fleisch und Blut gehen. Because you do not wrestle against flesh and blood. Denn du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut. But against principalities and power. Sondern gegen Mächte und Herrschaften der Finsternis. You see, the body of Christ today. Der Leib von Christus. You see, they fight to do what others are doing. Sie kämpfen darum, das zu tun, was andere tun. We look at others to to follow. Wir schauen auf andere, um ihn nachzugehen. You follow Christ. Weil du folgst Christus. Follow Jesus. Folge Jesus. You are greater than whatever you are seeing outside. Du bist größer als das, was du da draußen siehst. You see here. Moses makes it. Moses hat einen Fehler gemacht. You see, he thought it was going to be by the physical power. Er dachte, strength. Durch physische Kraft würde die Kinder Israels erlösen. He did not know that the how is God. Er wusste nicht, dass das wie Gott ist. How to achieve that victory? Wie diesen Sieg. You know, sometimes we want to do it. Manche wollen. And that's why the end of self is the beginning of Christ. Deswegen ist das Ende vom Selbst Anfang von Christus. Until you allow that self to end, erst you can never zulassen, dass das Selbst ein Ende hat. Christ can never begin with you. Erst dann kann Christus mit uns beginnen. You see, we try, we keep on trying. Wir versuchen in that self. Im Selbst. Things are not working for God's children all over the world. Aber die Dinge nicht für die Kinder Gottes. Because they don't understand that. It is not about natural. Sie verstehen nicht, dass es nicht um das Natürliche geht. It's supernatural. Sondern um das Übernatürliche. Jesus said, greater work are you going to do? Jesus sagt, größere Werke werde ich vollbringen. Because I go to my Father. Weil ich zum Vater gehe. You see, you are going to do greater work than what I have been doing. Größere Werke als ich vollbringe. And we know that Jesus, all his everything he achieved, he never you there was nothing natural. They were all supernatural. Alles, how many was of you believe getan, that? War übernatürlich, nichts davon natürlich. But today we want to true natural achieve, get the result of the supernatural. Und heute wollen wir durch natürliche Mittel die Mittel durch natürliche Mittel übernatürliche Ergebnisse bekommen. Jesus never used a natural way to achieve the supernatural, get the supernatural result. Natürliche Mittel genutzt, um übernatürliche Ergebnisse zu bekommen. It was all about supernatural ways. Es war immer seine Wege, übernatürliche Wege. It was all about this God system. Gottes System. That is greater than the natural ways of this world. Größer als die natürlichen Wege dieser Welt. You see, the system that Jesus himself is in charge. Das System, in dem Christus das Sagen hat. You see, the system of this world, Satan is in charge of it. In dem System dieser Welt hat der Teufel das Sagen. And that's why whatever is yet, Satan, he can beat you hands down once you use your own weapon. Deswegen, Satan is bigger than you. Also die Waffen dieser Welt nutzt, wird der Teufel nicht besiegen, denn er ist Meister dieser Waffen. Er kennt you see, sich aus. Remember David's armor. Davids Rüstung. Saul wanted to equip him with his own armor. Saul wollte ihn mit seiner eigenen Rüstung behilflich sein. You know, Satan have the armor. Der Teufel hat auch diese Rüstung. Because Satan children, you see, they all have those armor. Die Kinder des Bösen, sie haben alle. But upon all, the God for his use is just defeat. Aber trotzdem death, destruction, Zerstörung. You see, you cannot have that armor and have victory. Du kannst nicht diese Rüstung des Teufels haben und Sieg von Christus bekommen. The armor of God. Die Rüstung von Gott. Of Christ. Von Christus. Forgiveness. Love your enemy. Vergebung. Liebe. Nicht eingeschränkte Liebe, sondern bedingungslose Liebe. It's not your love in them. Nicht without Christ. Ohne Christus. It's Christ loving them through you. Christus, der sie durch dich hindurch liebt. It's not just forgiving them. You know, a young believer does also forgive. They will say, I forgive you. Ungläubige können auch vergeben. It's Christ that is forgiving them through you. Sondern Christus vergibt durch uns. Who understand that? Praise the Lord. Halleluja. Here, Moses, he knew that he was the one going to save them. Moses wusste, dass er derjenige ist, der die Kinder Israels erlösen wird. In verse 25, it says, for he supposed his brethren who have understood how that God by his hand would deliver them, but they understood not. And the next day, he showed himself unto them as they strove, and would have set them at one again, saying, sir, ye are brethren, why do you wrong one another? You know, brothers and sisters fight always. Brüder und Schwestern, sie bekämpfen sich. And people see it naturally. Und Leute denken, das ist normal. They see it's normal. Es gehört dazu. It's not normal. Aber es ist nicht normal. It's not normal for brothers and sisters to fight. Es ist normal, dass Brüder und Schwestern sich bekämpfen. To go in bitterness and hatred and forgiveness. Dass sie einander hassen, das ist nicht normal. It's normal in Satan's kingdom. In Königreich des Teufels, auf dieser Welt ist das gewöhnlich, ist normal. You see, it's not normal for a husband and wife to keep on fighting. Even to even fight at all, fight one another. It's not normal. That's not normal, that's not Christ, that's Satan. Dass Ehepartner sich ständig streiten, das ist teuflisch, das ist nicht normal. You know, you will not allow snake to come into your home. How many of you love snake? Can you raise up your hand if you love snake? If you don't love snake, raise up your hand. Yeah, raise up your legs too. Praise the Lord. Hallelujah. I know nobody. We don't love snake. But you will not open your door for snake to come in. But you will open your door for misunderstanding, for fighting and quarreling, for arguing, for, you see, for, you know, James. Wir lassen nicht zu, dass eine Schlange in unser Haus kriecht, aber wir lassen zu, dass Streit, Zorn, Hass, Neid in unserem Hause, in unserem Zuhause Platz findet. You see, you open the door for snake. You will not open the door for snake to come in, but you will open the door for argument, for fighting and quarreling, for misunderstanding to come into your house. Du schließt die Tür, du verschließt die Tür vor Schlangen, aber du lässt zu, dass Bitterkeit, Zorn, Hass und Streit in deinem Haus zu. Let us quickly go to the book of James. Jakobus. Praise the Lord. Hallelujah. 16. 16, thank you, Charles. 116. 316. Okay. Thank you. So look at it here. He said, for where envy and strife is, there is confusion. And every evil work. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. For where envy and strife is. Wo Neid und Selbstsucht ist. You will not open the door for snake to come in. Du öffnest deiner Schlange nicht die Tür. You know that the snake is there to kill, to steal and to destroy. Weil du weißt, dass die Schlange töten kann und zu. But you will open the door for strife to come in. Aber du öffnest die Tür für Neid. He said there is confusion and every evil work. Aber das bringt Unordnung und jede böse Tat. You see, every evil work, not some. Jede böse Tat, nicht nur eine, sondern alles. The reason you will keep on going from paycheck to paycheck. Der Grund, weshalb wir von Gehalt zu Gehalt leben. Because in your house you open the door for strife to come in. In unserem Haus öffnen wir die Türen für Neid und Streit. Every evil work, that's what he said. Jede böse Tat. Sicknesses and diseases. Krankheiten. You see, sadness. There's no joy, there's no joy. Just think of all, whatever evil work you can think of. Think of it. Jede böse Tat. Every evil work. You know, Jesus came to destroy the works of Satan. Jesus kam, die Werke des Teufels zu zerstören. It's not without your cooperation. Aber nicht ohne unsere Kooperation. It's not without you cooperating with him to continue living in that victory. If you do not cooperate with Jesus, wenn du nicht mit Jesus kooperierst, if you do not cooperate with the Holy Spirit, wenn du nicht mit dem Heiligen Geist kooperierst, you see, Satan will kill, steal and destroy. Wird der Teufel stehlen, töten und zerstören. God loves you no matter what. Gott liebt dich, egal was. If you cause you beat your husband or your wife to death. zu Tode prügelt oder you Mann see, zu Tode prügelt. You see, open the door for all snakes in this world to come into your house. Die Tür für alle Arten von Schlangen. He loves you. Er liebt dich. But remember, you have there is opposition. Aber erinnere dich daran, es gibt einen Feind. Yeah, you know, remember that Satan have his own job. Der Teufel hat seine eigene Aufgabe. He has his own ministry. Er hat seinen eigenen Job. To steal, to kill and to destroy. Töten, stehlen und zu zerstören. He said, for where envy and strife is. It's not normal. Wo Neid und Selbstsucht ist, das ist nicht normal, das ist nicht gewöhnlich. Yeah, people see it normal. Leute denken, das gehört dazu. But the Bible, James is telling us that it's not normal. Aber Jakobus steht, das ist nicht normal. Because it's not the life of God's children. Weil das ist nicht das Leben von Kindern Gottes. You see, fighting and quarreling. Zu kämpfen, you see, the slightest is just shouting. It's just, you never speak to your wife in peace. Niemals spricht man mit seiner Frau oder zu seinem Mann in Frieden. You see, never speak to your husband. It's not normal in peace. It's always a thief. You see, the way you speak to your wife. Die Art und Weise, wie du zu deiner Frau sprichst. If others speak to her like that, you will not like it. Wenn andere Leute so mit ihr reden würden, würde dir das gefallen? Who understand? The way you speak to your husband. Die Art und Weise, wie du mit deinem Ehemann redest. If the third person come, somebody outside and come and speak to your husband and speak to your husband like that, the way you insult her, your husband insult him, you will not like it. Wenn jemand Fremdes reinkommen würde und deine Frau genauso beleidigen würde oder deinen Mann genauso fertig machen würde, würde dir das gefallen? But why do you do it? Also glaubst du, dass du das Recht dazu hast, das zu tun? You see how you lay your bed, that is how others will lie on it. So wie du dein Bett... understand that? There's a word. So wie du dein Bett herrichtest, so werden sich auch Leute auf dein Bett setzen. Entweder werden sie sich vorsichtig draufsetzen und einfach draufschmeißen, weil das Bett eh nicht gemacht ist. If you push it on it, people will help you to push it on it. Wenn du dein Bett, wenn es einfach versaut ist und einfach nichts einfach dreckig ist, wenn Leute darauf selbst essen. And people want people to respect their wife. Und Leute, they never respect their wife. Leute wollen, dass ihre Frau respektiert ist und dass man aufpasst, ihr die Tür aufhält und niemals etwas Falsches gegen sie sagt, aber selbst behandelt man sie wie der letzte Dreck. You see, somebody wants to fight you or talk to your wife, and so you want to say, hey, babe, look at you, when you get home, she's just your punching bag. Wenn jemand dann eine Frau irgendwie angreift oder sie irgendwie falsch anspricht, bist du direkt der Erste, der in den Startlöchern ist, um zu kämpfen, um zuzuschlagen und alles zu machen, was geht, um sie zu beschützen. Aber wenn ihr zu Hause seid, ist sie sozusagen dein, deine Zielscheibe, dein Sandsack. Praise the Lord. Halleluja. Don't open the door for every evil work. Öffne die Tür nicht für jedes böse Werk. Every evil work. Please read it and let the Holy Spirit speak. Bitte lies das und lass zu, dass der Heilige Geist zu euch spricht. Amen. Amen. So let us go back to Acts. Apostelgeschichte 7. And verse 26. And the next day he showed himself unto them as they strove, and would have set them at one again, saying, sir, ye are brethren, why do you wrong one to another? But he that did his neighbor wrong, thrust him away, saying, who made thee a ruler and a judge over us? You know, people say it today very well. Don't you say myself? The one that is just the evil among them. It's always, you are judging me. It's always, you are judging. Don't judge. Man liebt es zu sagen, richte nicht über mich. I'm not judging your flesh. I'm judging the spirit in you. Aber ich richte nicht dein Fleisch. Ich richte den Geist, der durch dich spricht. I'm the one, whatever is judging in me, Christ judge in me. He judge the spirit of Satan in you. Ist Jesus der durch mich hindurch richtet und den Geist in dir richtet. Also es ist Geist von Geist zu Geist. Richten ist nicht fleischlich, es ist geistlich. You see, judging is not flesh to flesh. It's spirit to spirit. Es ist Geist zu Geist. And then the spirit in me is judging the spirit in you. That this is Satan. It's not God. In mir richtet den Geist in dir und erkennt, dass es nicht Gott ist. And so then, because of that, I judge you. Deswegen richte ich dich. I judge that spirit, that Satan in you. Deswegen habe ich Autorität darüber zu richten. I have authority over that Satan. Praise the Lord. Halleluja. Without killing, as thou did the Egyptian yesterday, 28. 28. They fled Moses at this same, and was a stranger in the land of Midian, where he begot two sons. And when 40 years were expired, you see, he ran there when he was 40 years old. Mit 40 ist er weggerannt. And he was there until 40 years. Und er ist da 40 Jahre geblieben. And please, before we continue with here, learn how to ask how. Lernt bitte, gewöhnt euch daran, wie man das, wie man von Gott das Wie erfährt. If we read, we will not go to Zechariah. Zechariah 4:6. He said, it is not by my power or by my strength, but by the Spirit, said the Lord. Then let us go to Luke 1. Lukas, let us quickly look at Luke 1. Lukas 1. Before we continue with that of Moses, Luke 1, from verse 30. Lukas 1:30. And the angel said unto her, fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Most, the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. 33. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. There is no end to Jesus' kingdom. Es gibt kein Ende für das Königreich von Jesus. You see, there is end to this kingdom of this world. Das Königreich dieser Welt hat ein Ende. And that is why there is end to your problem. Deswegen gibt es auch ein Ende für deine Probleme. Praise the Lord. Hallelujah. Then said Mary unto the angel, how? You see how? Verse 34. He said, how shall this be? Seeing I know not a man. I know I'm going to give birth to a son, a Jesus. Ich glaube und weiß, dass ich einen Sohn gebären werde. But how? Aber wie wird es passieren? You see here, Mary asked how. Marie hat gefragt, wie. Because the how is not the natural. Und das Wie ist nicht natürlich. You know, because this how, it gives a lot of people problem today. Das ist how God is going to give you that victory. Das ist für viele Leute immer ein großes Fragezeichen. Wie wird mir Gott diesen Sieg geben? You know, in Mark 4 or Mark 5, he said, when Jesus was teaching us how the kingdom functions, he said, you sow the seed and knowing not how it grows. There are some how that you don't even know how it grows. Du siehst den Samen und weißt ja nicht mehr, wie es wächst. Es gibt, dieses Wie ist einfach nicht direkt erkennbar für dich. You see, there are some how that all you need to do is just, you believe the word of God and just the how is done. But there are some places that the how you are to ask, how am I going to do it? If there is anything you are to do. Es gibt einige Wies, in denen du halt einfach dich auf Christus verlässt und dich einfach fallen lässt und einfach ihm vertraust. Und dass man nichts tust, aber es gibt auch andere Wies, in denen du Anweisungen von Gott brauchst, weil du einen Schritt tun sollst im Glauben, der wichtig ist. Und in Vers 35, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. You see, the how is not true man. Das Wie ist nicht durch den Menschen. Just like Moses, how was not going to be by power, physical power. Wie das Wie von Moses sollte auch nicht durch physische Kraft sein. Just like our victory today, it's not by the physical, it's by the word of God. Es ist nicht physisch, sondern durch Gottes Wort allein. You see the how. And if you see that of Zechariah, you see, don't allow your heart to be of doubt or unbelief. Lass nicht zu, dass dein Wie, dass deine Frage voll von Zweifel und Unglauben ist. You see, here, that of Mary, the angel brought the word. But the how, Mary asked the how, without doubt and without unbelief. Der Engel hat das Wort gebracht und Marie hat das Wort geglaubt und hat aber gefragt, das Wie hat sie im Glauben gefragt und nicht im Unglauben. And in Luke 1, this same Luke 1, verse 11, 2, you Lukas have also read from 11. 11? No, sorry. Luke 1, verse 11 to 13. Lukas 1, 11 bis 13. Plötzlich stand auf der rechten Seite des Räucheropferaltars ein Engel des Herrn. Zacharias erschrak und fürchtete sich. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Johannes. And there appeared unto him an angel of the Lord, standing on the right side of the altar of Aaron. And when Zechariah saw him, he was troubled, and fear fell upon him. You know, people are always afraid when they see angels. Leute haben Angst, wenn sie Engel sehen. I don't know if I will never be afraid if I see angels. I will even rejoice. Ich freue mich, wenn ich einen Engel sehe. I will just rejoice. People, there's always fear. Anytime they see angels. I have not seen angels in just in physical. But if I see him, I will not be afraid. Praise the Lord. Hallelujah. What is that? Ich hätte Angst. Man erschreckt sich. Also man im ersten Moment hätte ich Angst. Im ersten Moment? I know. Ich erschrecke mich doch auch manchmal, wenn ich so komme in der Küche. Du machst so, You are not an angel. Yeah. Yeah. Praise the Lord. You know, people are always, they are conscious of sin. That is what it means here. Mm-hmm. People are from Old Testament. Sin, once it comes to God, is just judgment. Wenn es Gott geht, dann die Sünde, denken die Leute oft direkt an das Gericht, an das Urteil. But today should not be like that to heute us. Sollte das für uns nicht so sein. Because it's the love of God to today for Liebe us. Gottes für uns. If you see angels, you are not to be afraid. Darfst du keine Angst haben? You are not to be afraid du at all. Keine Angst Why haben. Should you be afraid? Wie sollst du Angst haben? He that is in you is greater than he that is in the der world. Der in dir ist größer als der Welt. So, you know, sometimes we when somebody just maybe our heart is not there. I don't want to go into that. Okay, let us continue here. Praise the Lord. Okay. Then in verse 12. And when Zechariah saw him, he was troubled, and fear fell upon him. And the angels said unto him, Fear not, Zechariah, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. Today, God is speaking to you that are believing God for babies, to have children. Heute spricht Gott zu uns, die wir, diejenigen, die auf Gott vertrauen und glauben wegen einem Kind. You see, it's not about your body. Es geht nicht um deinen Körper. It's about the word of God. Sondern um Gottes Wort. Believe the word of God. Glaube an Gottes Wort. Then in verse 17. And he shall go before him into the spirit. Verse 17 again, please. And he shall go before him in the spirit and power of Elisha to turn the heart of the father to the children. You know, Elisha came before. And now he's coming again as John. That's what the angel is telling him. He's telling Zechariah here. Elijah is coming back again. War er vorher schon da, aber er kommt nochmal in Form von Johannes. He said the spirit and power of Elisha is of Elijah to turn the heart of the father to the children and the disobedient to the wisdom of the just. To make ready a people prepared for the Lord. That was John's job. Johannes, die Aufgabe von Johannes. You know, we all have our job today. Wir alle haben unsere Aufgabe you heute. See, John's job was just to prepare the way before Jesus. Die Aufgabe von Johannes war es, praise the Lord. Halleluja, den Weg für Jesus vorzubereiten. You know, people have been asking with some ask, what? Why was John beheaded? Why with their this and that? You see, you know, when you have finished what God wants you to do, then what are you still doing? Wenn du fertig bist mit dem, was Gott für dich hat auf dieser Welt, was machst du dann noch hier? Praise the Lord. Hallelujah. In verse 18. And Zechariah said unto the angel, whereby shall I know this? Look at, he's going to ask the how now. Das wie? He said, whereby shall I know this? How can I know this? How is this possible? Wie ist das möglich? For I am an old man. You see, here You see, Zacharias, he sees his own body. Zacharias hat seinen eigenen Körper gesehen. He sees doubt. He sees unbelief. Er sieht Zweifel und Unglauben. He could see that. He could see his body that is no longer. Maybe it's too old. Er konnte seinen Körper sehen und sehen, dass vielleicht ist er zu alt. You see, no, we see our age today. People see their age. Leute sehen ihr Alter. They see that it is no, they compare themselves to others. Sie vergleichen sich mit anderen. I am an old man. My wife was shrinking in years. You see the doubt. I am an old man. Don't you see my age? Don't you see my body that is no longer working? Don't you see that I am too old to have children? You see, you want, once it comes to God, remove the natural out of him. Wenn es um Gott geht, entferne das Natürliche. You see, Mary said, how shall this be? Seeing I know not a man. I don't know any man. Maria hat gefragt, wie soll das passieren? Denn ich hab noch nicht mit einem Mann geschlafen. Ich werde es auch jetzt nicht tun. You see, and here, you see, this here question is asked. And this very place, question is also asked. That is, asking in unbelief and in doubt. Eine he complained. Zu stellen in Unglauben und in Meckern. You see, complaining that your body is old. Zu beschweren, dass dein Körper alt ist. And if you compare that to that of Abraham, put something here. Go to Romans 4. Römer 4. Go to Romans 4. Look, let us look at Abraham. Romans 4. Romans 4. Are we there, please? From 18. From he says, who against hope, believe in hope. You know, Abraham, as God told him that you are going to be a father of many nations, he never doubted. Als Gott ihm gesagt hat, dass er ein Vater vieler Nationen sein wird, hat er nicht gezweifelt daran. You know, at 75 years old, 75 Jahre. You see, God told him that he was going to be a father. Gott hat ihm gesagt, dass er ein Vater sein wird. But he never doubted. Aber er hat nicht daran gezweifelt. He said, who against hope, believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. Verse 19. And being not weak in faith, he considered not his own body, now dead. You see, just like Zachariah considered his body. You understand that? So wie Zachariah seinen Körper betrachtet hat. You know, Zachariah considered his body. You know, I am an old man. Zachariah hat seinen Körper in Betracht genommen. Er hat gesagt, du weißt doch, ich bin ein alter Mann. Wie soll das funktionieren? It's not the color of your skin. Das ist nicht deine Hautfarbe. It's not. You don't understand Dutch. Weil du kein Deutsch kannst. It's not. You don't speak English. Weil du kein fließendes Englisch kannst. It's not about education. Es geht um deine Bildung. It's not about the outside. That you don't have a job. Weil du keine Arbeit hast. He did not say meditate in your job all day and night to have victory. Tag und Nacht in deiner Arbeit meditieren, Sieg zu haben. He said meditate in my word both day and night. In Gottes Wort sollst du meditieren. That's how you have victory. Du hast den Sieg. So there is no excuse for failure. Deswegen gibt's keine Ausrede für Versagen. No excuse for defeat. Keine Ausrede für. You see, because my color, because meiner Hautfarbe. I'm not handsome. I'm not beautiful. Weil ich not, Frau bin oder weil ich nicht schön genug bin. He told us in Joshua and so many places in the Bible. Joshua an so vielen anderen Stellen hat es gesagt. He said that how to have victory. Wie wir Sieg haben. How to have success. Is by his word. Durch sein Wort. It doesn't matter how you look. Egal wie du aussiehst. It's not your outside. Es geht nicht um dein Äußeres, sondern es geht um Gottes Wort. In verse 19, and being not weak in faith, he considered not his own body now dead. When he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. And staggered not, you see, Here, if you stop here and check the other side, verse 18. Vers 18. Look at what Luke 1:18. And Zacharias said unto the angel, Lukas 1:18. Whereby shall I know this? For I am an old man. And my wife was shrinking in years. You see, he's old. And here, you see the opposite of Zachariah. Is Abraham. Den Unterschied zu Abraham's Glauben. And being not weak in faith, verse 19, he considered not his own body, now dead. You know, we consider the natural. Römer 4:19, und er wurde des schwachen Glauben, weil er hat seinen Körper nicht in Betracht gezogen. Er hat das Natürliche nicht gesehen. You know, we consider the natural, the outside. Wir sehen das Äußere, das Natürliche. You see, we give excuse upon excuse. Wir haben Ausrede über Ausrede, wieso es nicht klappen kann. Why it will not work for you? And it will not continue to work for you. Natürlich wird es dann auch nicht funktionieren, denn ohne Glauben. I mean, not weak in faith. He considered not his own body, now dead. When he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Having fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. You know, Zachariah, he knew quite well that this is an angel. Zachariah wusste, dass es ein Engel ist. That is coming from God. Dass er von Gott kommt. But upon all, there was still doubt. Aber trotzdem war da Zweifel. And that is how people still doubt the word of God. Und genau so zweifeln Leute immer noch an Gottes Wort. When God speak and say, go to your father's house. Wenn Gott spricht, dann geht zum Haus seines Vaters. I want this family to be settled. Ich will, dass diese Familie wieder eins ist. You see, I want, that is my will for you. Das ist mein Wille für euch. You know that it is from God. Du weißt, es ist von Gott. But you keep on rejecting it. Und verweigerst es dennoch. Just like Zachariah. Wie Zacharias hier. Whereby shall I know this? For I am an old man. And my wife was shrinking in years. And the angel said unto him, I am Gabriel. That stand in the presence of God, and I am sent to speak unto thee, and to show thee these glad tidings. And behold, thou shalt be dumb, and not able to speak until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their seasons. Praise the Lord. Hallelujah. You see, Zachariah, unlike Abraham. Abraham never considered his body. Abraham hat seinen Körper nicht in Betracht. He never doubted. Er hat nicht gezweifelt. We know that in Mark 10:27. Markus 10:27. We know. Just let us go there. Mark 10:27. Look at it. Mark 10:27. And Jesus, looking unto them, said, with men it is impossible. But not with God. For with God all things, not some few things. Nicht nur einige. All things are possible. Denn alle Dinge sind möglich. And in the same Mark 9:23. Look at Mark 9:23. Markus 9:23. Jesus said unto him, if thou can believe. The question is, can you believe? Die Frage ist, kannst du glauben? You know, to believe. Can you believe? That's the question. Das ist die Frage. Can if thou can believe, all things are possible to them that believe it. Is that not strong enough for us to believe the word of God? Um Gottes Wort zu glauben. To go by the word of God. Durch to say, I am not afraid of whatever result that is coming. I'm going in the name of Jesus. Ich habe keine Angst vor dem Ergebnis, das kommt. Ich gehe im Namen von Jesus. I'm obeying the word of God. Ich befolge Gottes Wort. You see, I'm going to my father's house to tell my father the word of God. Ich gehe zum Haus meines Vaters, um ihnen Gottes Wort zu bringen. I'm going to my mother to spread up in the just in the name of Jesus. Ich gehe zu meiner Mutter im Namen von Jesus. You see, whatever is happening there is not my business. Was immer da passiert, das interessiert mich nicht. You see, it's not, I'm not going there to drive that woman away from my father. Ich gehe nicht dahin, um irgendjemanden zu verscheuchen. I am going there to obey the word of God. Ich gehe dahin, um Gottes Wort zu befolgen. You see, my job is just to believe the word of God. Meine Aufgabe ist es, Gottes Wort zu glauben und danach zu handeln. And the word of God has its own job. Gottes Wort hat seine eigene Aufgabe zu erfüllen. Praise the Lord. Halleluja. It took Moses 40 years to drop self. Es hat Moses 40 Jahre gekostet, um das selbst fallen zu lassen. Look at Acts 4. Apostelgeschichte 4. Let us go to Acts 4. Praise the Lord. Hallelujah. Abato, can you help us to read 2 to 4? 2 bis 4. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Wort lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündeten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. And now let us go to Genesis 15. Let's go to Genesis 15. 1. Mose 15. Genesis 15. Verse 13. 13. And he said unto Abraham, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in the land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them for 400 years. You see, here God revealed to Abraham that they were going to spend 400 years. Gott hat Abraham offenbart, dass sie 400 Jahre lang in der Gefangenschaft der Ägypter sein werden. But in Exodus 12. Aber in 2. Mose 12. Put something here, please, and let us go to Exodus 12. Wir kommen nochmal zurück hier hin. 2. Mose 12. Vers 40 and 41. 2. Mose 12, 40 und 41. You see here, where we have just read, God revealed it to Abraham that they were going to spend 40 years in the wilderness. Huh? Okay, you understand. That is where we have read. And now, in Exodus 12, 40 and 41, and now the sojourning of the children of Israel, who dwelt in Egypt. So Moses, no? Sorry, huh? Okay, sorry. Now the sojourn of the children of Israel, who dwelt in Egypt, was 430 years. Can you see the difference there? Genau, wir lesen hier eigentlich war die Zeit, die Mose gesagt, die Gott Abraham gegeben hat. 400 Jahre, 400 Jahre lang werden sie in der Gefangenschaft der Ägypter sein. Aber hier steht, dass die Kinder Ägypter 430 Jahre lang in der Gefangenschaft waren. You see, God revealed it. It was God's will to be 400 years. Gott wollte, dass es 400 Jahre sind. But here they spent 430 years. Aber es waren dann 400. You have something to say. Ja, ich habe da eine Frage, und zwar, Gott hat da gesagt, 400 Jahre bleiben die, Kinder Israels in Ägypten, hat er ja gesagt davor. Mhm. Ich verstehe das zum Beispiel aufgrund dessen, weil sie nicht gehorcht haben. Mhm. Aber wie will man denn sowas einen Ungläubigen erzählen? Er würde ja sagen, warum hat denn Gott nicht gleich gesagt 430, weil er weiß ja schon, was kommt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Hätte er direkt sagen können, 430 Jahre und nicht 400. Weil dadurch hat er sich ja geirrt. Aber wir wissen ja aufgrund dessen, dass Gott Leute nicht zwingt, sondern es liegt an deinem Willen, ob du das machst. Mm-hmm. Aber wie wirst du das machen? It's nicht? Like as I'm here. God did not force me to be here. Because I can say I cannot to start something else. Ich kann, ja, aber you see, Leute they think that God can force anybody. If God want to force them, they will not be even alive. You see? And you see, you can see the difference. You see, God told Abraham 400 years. And here it was now 430 because of Moses. Because Moses self. Because of the self, you see. And in verse 41, I understand what you have just said, please. Because I know people will want to say, why did God? What? That is always their question. Why did God? The question is, why did you? Why you? What about you? What about you? It's also dear. You see, there's like people will say even women are not to preach. When you man is not ready, God will use whoever He wants to use. Mm. You are not even ready. You the man, you are there. You are sleeping, just wasting time. Then you can, if He can use animal, He can use women. He used animal to speak to somebody. He used things to speak. So people always want, they want force. And we are not, the kingdom of God is not force. He just leaves you to go to hell if you want to go there. Leute denken immer, es ist alles Zwang und Gott steuert uns und dies und jenes. Aber wenn wir nicht kooperieren wollen, wenn wir nicht funktionieren wollen als Kinder Gottes, dann sucht sich Gott jemand anderes, durch den er wirken kann. Wenn der Mann eben nicht bereit ist, wenn er nicht sich bereit macht, Gott durch sich arbeiten zu lassen, dann wird Gott seine Zeit nicht verschwenden und er wird einfach jemand anderes nehmen. Und dann kann es auch eine Frau sein. Gott hat sogar durch einen Esel zu einem Propheten gesprochen. Dann kann er auch durch eine Frau sprechen und Gottes Wort verkündigen. It's not His will that any should perish. Es ist nicht but I'm not perish today. Gottes Wille, dass Menschen in die Hölle gehen. Aber viele Menschen werden die Hölle gehen und gehen heute, gerade wie wir sprechen, die Hölle. He want that people always want God to force them. Leute wollen immer, dass Gott sie zwingt. And that's why they keep on. He did not. No, God. That is not God. Aber das ist nicht Gott. That is, did not create us like animals. Er hat uns nicht wie Tiere erschaffen. He wants us to have. Just make up your mind. He is love. Er ist Liebe. And that is the nature He wants us to also have. Und diese Natur sollen wir auch haben. Praise the Lord. Halleluja. And in verse 41. And it came to pass at the end of the 430 years. Even the same day, it came to pass that all the host of the Lord went out from the land of Egypt, 430. So you see that it is not the will of God for us to have delay. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir Verzögerung haben. You see, because of Moses' flesh. Wegen dem Moses' Fleisch. So if you remove 40 from 430, you will see that it's now remaining, it is 390. That it will just remain 10 years nur noch 10 for them to leave Egypt. Bis sie Ägypten verlassen, noch 10 Jahre. You know, it takes time before God can flow through us. Es braucht eben Zeit, bis Gott durch uns fließen kann. You know, we talked about David, that it was 17 years. Wenn wir dazu sprechen, 17 Jahre hat es gemacht. And Joseph, 13 years. 13. You see, it was God. For God, He planned 10 years for Moses to be trained so that he cannot take the children of God out of the Egypt. God wanted us to understand that. Dass die Ausbildung von Mose 10 Jahre braucht, aber er hat versucht, Sachen in seine eigene Hand zu nehmen. And but it did not come that way. Und dann hat es halt länger gedauert. Because of self. In dem Selbst. 10 years turned to 40 years. Aus 10 Jahren wurden 40 Jahre. Amen. Amen. And what about Abraham? Was ist mit Abraham? We know that Abraham in Genesis 12, 3 and 4. Genesis, let us quickly go there. Genesis 12. Look at Genesis 12. 3 and 4. 3 und 4. And I will bless thee, that I will bless them that bless thee, and curse him that cursed thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen. Und von dir soll gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. In Vers 4. So Abraham departed, as the Lord has spoken unto him. And Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. You see, he was 75 years old. 75 Jahre alt war. When God told him that your seed, look at, he talked about his seed. Als Gott ihm von seinem Samen versprochen hat. In Vers 2, and I will make of thee a great nation, and I will bless them. I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Verse 2, I will make of thee a great nation. You see, for somebody to be made a great nation, you have to have your own children. Damit aus dir eine große Nation wird, musst du erstmal Kinder bekommen. And I will bless them that bless thee, and curse him that cursed thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. You see, in thee, through you, you see, from you shall our family. You know, we know that it's from Abraham that we are now blessed. Wir sind durch Abraham jetzt gesegnet. Through Jesus. Durch Jesus Christus. You see, Abraham, Isaac, and Jacob. You see, Jakob. You see, from there, the seed of Abraham. Der Samen von Abraham. So, you know. God talks about his becoming a father when he was just 75 years old. And in Genesis 21, look at Genesis 21. Genesis 21, 1 to 5. 1 bis 5. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bore to him, Isaac. And Abraham circumcised his son Isaac, being 8 days old, as God had commanded him. And Abraham was 100 years old when his son Isaac was born unto him. Praise the Lord. Hallelujah. You see, there are things that it takes time for God to be able to flow, to walk in us and flow through us. Es braucht Zeit, bis Gott in uns arbeiten kann und durch uns hindurch. It's not just automatic. Das ist einfach nur Zauberei. Because the soul have a lot to do. Die Seele hat viel damit zu tun. I talked about our stay. We believe God in for our stay this year. A year, then it took three years before we were able to have it. That is the confession. We confess we already have it. It was 3 years later that we have it in the physical. Wie ich das Zeugnis von unserer Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland erzählt habe, dass wir 3 Jahre gebraucht haben, es gebraucht hat, bis dieses Bekenntnis wirklich sich offen gezeigt hat. I'm not saying that the time we are here, we have been here for 5 years or so. Wir waren 5 Jahre hier. We were already 5 years here before when we were having problem, and when this problem came of live. It was then that we now depend on God for the victory. And it took 3 years. Then that of house, I talked about it, that it took just some months. after trying to do it by ourselves, without victory, for more than almost 10 years. Then just 1 year, we thank God for the Holy Spirit today. Wir danken Gott für den Heiligen Geist heute. That today we have the Holy Spirit that now help us to fasting, to hasten things, to make things happen. Wir haben den Heiligen Geist, der uns hilft, Dinge passieren zu lassen. That we no longer 10 years, 10 years, 20 years. Like that of David, like that of Joseph, like that of, you see, it no longer take years. It's not supposed to take years. Es muss nicht mehr Jahre kosten. And we know that Jesus have faith in the word of God. Wir wissen, dass Jesus sagt, glaube an Gottes Wort. Trust the word. Vertrau auf and Gott. Speak the word to the mountain, to the problem. Und sprich das Wort zum Berg, zum Problem. And we know we are to be very grateful to the Holy Spirit. Wir sollen sehr dankbar sein wegen dem Heiligen Geist. Because the Holy Spirit has his job. Denn der Heilige Geist hat seine Aufgabe. You see, know the job of the Holy Spirit. Kenne die Aufgabe des Heiligen Geistes. Know his job. Kenne seine Aufgabe. As a helper. Als Helfer. He helps us to believe the word of God. Er hilft uns, Gottes Wort zu glauben. Praise the Lord. Halleluja. You see, the Holy Spirit helps us to believe the word of God. Der Heilige Geist hilft uns, Gottes Wort zu glauben. He's a helper. Er ist ein Helfer. If you have a relationship with the Holy Spirit, you will never doubt the word of God. Wenn du Beziehung mit dem Heiligen Geist hast, wirst du Gottes Wort niemals anzweifeln. Who understand that? You know, if there is no relationship with the word with the Holy Spirit, doubt, we just kick him. Mit dem Heiligen Geist wird es immer Zweifel geben. He helps us to have faith in the word of God. Hilft uns, an Gottes Wort zu glauben. He is the spirit of truth. Er ist der Geist der Wahrheit. He helps us to know the truth. Der Heilige Geist hilft uns, die Wahrheit zu kennen. He is the comforter. Er ist der Tröster. Das ist der Heilige Geist. The Holy Spirit is the comforter. Der Heilige Geist ist der Tröster. That's why I don't even need any comfort from anybody. Ich brauche keinen Trost von Menschen. You see, husband, they look for comfort of wife. Der Ehemann will, dass die Frau ihn tröstet. The wife even look for comfort from the husband. Die Ehefrau will, dass der Mann sie tröstet. Friends, you see. Freunde wollen Trost spenden. The Holy Spirit is our comfort. Aber der Heilige Geist er ist unser Tröster. He is also our counselor. Er counselor. Do you know what is counselor? Lehrer. He counsel you. Er lernt uns. Today people go to the pastor for counseling. Heute gehen die Leute zum Pastor. Some people go to their parents for counseling. Sie gehen zu Eltern und belehrt zu werden. You see, husband and wife, they go to their Oma, to their husband family, the papa, the mutter for counseling. Zu den Schwiegereltern. Ja, in Afrika, we do it. I don't know if here they do it. Counseling. So people go to elderly people to counsel them. Um Rat zu bekommen, oder? Wie so ein Mentor. That if you have problem, husband and wife, you go there, you place you go to, there are people you look onto that will now settle you want to. You see, counselor. He said the Holy Spirit is our counselor. Aber der Heilige Geist, er ist unser Mentor, er ist unser Beistand. And that is why to be a husband and wife. Deswegen Ehemann, Ehefrau. It's not just outside. Es ist nicht nur äußerlich. You see, it's like Ugo and Bess today. Die Ugo und Bess zum Beispiel. I can outside. They are almost like it's just like husband and wife. Von außen sieht es aus wie Ehemann. But I cannot even see it in the inside, in the spirit. Innerlich sehe ich das nicht. Until I see it in the spirit, I don't even see it that way. Im Geist sehe, da kann ich es auch wirklich erkennen und you see, akzeptieren. It outside can look like it. Von außen kann es so aussehen. But it tells you have to first of all be one. In the spirit before the outside. Du musst erstmal eins im Geist sein, bevor eins äußerlich. Because your counselor is to be the Holy Spirit. Dein Lehrer, dein Berater sollte der Heilige Geist sein. You will not have problem and go to your mother-in-law or father-in-law. Du hast ein Problem und gehst dann zu deinen ungläubigen Schwiegereltern. Of our friends, you see, to counsel you. Und gehst zu deinen ungläubigen geschiedenen Freunden. You have a counselor. Oder du hast einen Ratgeber. Who is God? Und das ist Gott persönlich. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. A big God, counseling you. Gott, der dich belehrt. He's to counsel you. You see your relationship. You're to take care of your relationship. Er your family. Praise the Lord. Halleluja. He's a helper. We have seen that before. Er ist ein Helfer. He helps us in whatever we want to do. Er hilft uns in allem. Amen. Amen. Advocate. Advocate. Lawyer. Unser Anwalt. The Bible said that the Holy Spirit is your lawyer. Der Heilige Geist ist dein Anwalt. Is that not interesting? You know, sometimes we want to have a natural lawyer. Schon haben wir einen natürlichen Anwalt. You have a lawyer. Was denn Anwalt? The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Amen. Amen. The Holy Spirit is your advocate. Der Heilige Geist ist unser Anwalt. The minion of advocate is your lawyer. You know he has his job. Please allow him to do his job. Lass zu, dass er seine Aufgabe erfüllt. Don't give his job to the natural, to the natural people to do. Seine Aufgabe nicht Menschen. You see, the world they have their lawyer. Die Welt hat ihre Anwälte. That you have your lawyer. Ja, du hast deinen Anwalt. Your God is your lawyer. Dein Gott ist dein Anwalt. The intercessor, intercessor. He intercedes for us. Er greift für uns ein. He intercedes. You know how to intercede. Weißt du, wie man für jemanden eingreift? You know, Moses was once an intercessor for Moses the children of Israel. War sozusagen ein Mittler. The go-between. War der Mittler zwischen Mensch und Gott. You see, the in-between. Er war, stand dazwischen. Then we have the person of the Holy Spirit. Aber wir haben den Heiligen Geist. Who dwell in us. Er in uns wohnt. And we know in Romans 8. Let us quickly go to Romans 8. Römer 8. I could have loved to just go through all this, the work of the Holy Spirit, one after the other, but time, we don't have time so much. But let us go to Romans 8 for that of intercession. Romans 8, verse 34. Römer 8, 34. He said, who is he that condemneth? Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. You see, Christ make intercession for us. Er tritt für uns ein. Then in verse 27, look at verse 27. 27. And he that searcheth the heart knoweth what is in the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saint according to the will of God. Der praise die Herzen, the Lord. Halleluja. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. You see, he made intercession for the saint er tritt für according to the will of God. Gemäß dem Willen Gottes. Abato, can you read 27 again? Please? 27. Römer 8, ja. 27. Ja. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. He is our strengthener. Er ist unser, er bekräftigt uns. Strengthener, strengthener. Like mercy today. He gave mercy strength today. He is our strengthener. You know, she was wearing one ring, and the ring was so tight. The ring did not refuse to go, to leave her finger. So we have to speak in tongues so that it can leave. Praise the Lord. Hallelujah. And the finger was so red that to push it out, she was just saying pain, pain, pain. As we started speaking in tongues, then she was not able to stand. Then it was out. Praise the Lord. Hallelujah. It's a strengthener. He gives you strength to er stand. Und stark, zum Beispiel heute, meine Tochter hatte einen Ring an und sie hat ihn nicht abbekommen. Und es hat einfach so wehgetan. Der Finger ist auch schon so rot geworden, weil er auch schon angeschwollen war und alles. Und am Anfang, als wir versucht haben, ihn rauszuziehen, haben wir halt mit Seife alles versucht und es hat halt nicht geklappt, weil es einfach so wehgetan hat. Und dann haben wir dann halt angefangen, das einfach dem Heiligen Geist zu überlassen und angefangen, fremde Zungen zu beten. Das hat mir dann die Kraft gegeben, einfach das auszuhalten. Ich habe dann halt auch ein Tuch genommen, habe da reingebissen. Oh nein, ich wollte was Gott sei Dank rausziehen. Und, oh Gott, ey, das ist schlimm. The ring now belongs to me today. Praise the Lord. He is our standby, the Holy Spirit. Er ist unser Beistand. He stand by us. Stand by me. You see, he stand by us. Praise the Lord. The end of self is the beginning of Christ. Let us quickly go through it. Das Ende vom Selbst ist das Ende von der Anfang von Gott. The end of self is when everybody has given up on you. Das Ende vom Selbst, wenn alle schon aufgegeben haben, dich aufgegeben haben. You see, when people have given up. Wenn Leute dich aufgegeben haben. Just like David. You know, they have given up. Sie haben ihn aufgegeben. For you to have problems for 17 years. Du hast 17 Jahre lang Probleme. You know, people have given up. Leute haben dich schon längst aufgegeben. So used to it. No. Nah, that is a lie. Das ist ein Leben. The problem is a lie. Das ist schon die ganze Zeit so. This is life. The end of self is when everybody has given up on you. Das Ende vom Selbst ist, wenn alle dich aufgegeben haben. Ah. That nobody will remember the testimony any longer. Keiner erinnert sich an das Zeugnis. You see, nobody will remember Jesus in Keiner erinnert sich an Jesus in dir. Because they can always, they can see is defeat. Denn alles, was sie sehen können, ist Verlust und Versagen. You see, they can see that nothing is even working for you. Bei dir läuft nichts. You are even running from those that people pursue you everywhere. Die Leute sind hinter dir her, wollen dich töten. They will say, if you have God, why can't you do this? Sie sagen, wenn er doch Gott hat, wieso ist dieser Gott denn nicht hier und präsent und hilft ihm? Why can't God help him? Wieso kann Gott ihm nicht helfen? So, diese ganzen Dinge. This God not bigger than Saul. Den Saulus zu besiegen, ist Gott nicht größer als sein König? If he was really anointed. Wenn er wirklich gesalbt wurde. You see, if you really have that victory. Wenn du wirklich diesen Sieg hast. Why are you still in that house? Wieso bist du dann immer noch in diesem Haus? You know, sometimes for me, I don't even want to live here. Ich will auch nicht mehr hier leben. I don't want to leave this house. Ich will nicht dieses Haus verlassen. Praise the Lord. Hallelujah. I don't even want some. I just think of it because I just see it that what is the need? But praise. I don't want to. Let me not go there now. Hallelujah. Because of time. Maybe on Sunday I will add it to the message. Praise the Lord. Hallelujah. The end of self is when everybody has given up on you. Das Ende von selbst ist, wenn alle schon aufgegeben haben. And you have given up on you. Und du hast dich selbst auch aufgegeben. You see, you are even tired of waiting. Du hast es satt zu warten. But you are not tired of depending on Jesus. Aber du hast es nicht satt, dich auf Jesus zu verlassen. Who understand it? You see, there I talk about too tired here. Es gibt zwei Arten von es satt zu haben. You say, Lord, yeah, you can be waiting for somebody. Du kannst auf jemanden warten. And be tired of waiting for that person. Und du hast satt, auf diese Person zu warten. But you are not tired of believing that person that he will surely come. Aber du hast es nicht satt, dass diese Person kommen wird. Und zu glauben, dass diese Person kommen wird. The end of self is when everybody has given up on you. Das Ende vom Selbst ist, wenn alle dich aufgegeben haben. You know, the testimony. You know, if you read Hebrews 11. It talks about faith. Es geht um den Glauben. Let us go there. Let us quickly see something there. Because this very topic, maybe on Sunday we will, because we just have some minutes now. Then we talk more of who's going to it very well on Sunday. Then in Hebrews 11. If we let us read from I don't even know if I'm able to read, if we are to even read everything. Look at, well, let us start from one. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. He says, faith is the substance of things you hope for, the evidence of things not seen. He did not say the evidence of things that does not exist. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und Überzeugung von Tatsachen, die man sieht. It's not what does not exist, but what you cannot see with your naked eye. Es ist nicht eine Überzeugung von Dingen, die nicht existieren, sondern einfach Dinge, die man nicht sieht. It's like your arm, for example. You know, when you go outside to Barnoff or wherever, when you get home, you wash your hands. Zum Beispiel deine Hände. Wenn du draußen gehst und nach Hause kommst, wäschst du normalerweise deine Hände. Why do you wash your hands? Wieso wäschst du deine Hände? There is nothing dirty in your hands. Du hast keinen Dreck an den Händen. You are not seeing shit on it. Du siehst. You are not seeing something. Du wäschst deine Hände, weil du denkst, ich habe eben das Gelände angefasst, ich habe diese Stange im Bus angefasst. Ich habe auch jemanden, der jetzt nicht so But your eyes, your natural eye, do not see something ugly. Deine natürlichen Augen sehen nichts Dreckiges, nichts Grünes oder Braunes. Now you do not see bacteria as a man, as a human being, as you just touch them. You see the bacteria. You see, you can't, you see the evidence of things not seen. Es ist halt etwas, was du nicht siehst, aber es ist da, es existiert. Why are you going to wash your hands? Du wirst zu Because there is even there is something that you cannot see that is in your hand. Weil etwas auf in deinen Händen ist, an deinen Händen, was du nicht siehst, aber was aber da ist. That is faith. Das ist Glauben. It's not that something is not there. Das ist nicht, dass etwas nicht da ist. Something is there. Da ist was. You know how you are going to know that something. Weißt du, wie das? Go and use that hand to eat puree. Benutz diese Hand, mit der du im Bus die ganze Zeit diese Stange festgehalten hast, um Pudding zu essen. And see what will happen. Und sieh, was passiert. How you see you yourself, whatever bacteria that have been there, that you are taking in. Die Bakterien, die du mitgenommen hast, du wirst dich anfangen zu zeigen äußerlich. Praise the Lord. Halleluja. He said, for by it the elders obtain good report. They obtain good report. By faith. Durch den Glauben haben sie ein gutes Zeugnis erhalten. The reason why we are, you see, if faith is so important. Der Glauben ist so wichtig. Believe in the word of God. Gottes Wort zu glauben ist so wichtig. He said, by it the elders obtain good report. Durch die haben die Alten ein gutes Zeugnis erlangen. You see, believing that your hand, that you can see, though you cannot see whatever that you are, you cannot see the reason why you are washing hands, but you still wash it. Du weißt, du siehst den Grund nicht, weshalb du deine Hände wäschst, aber du wäschst sie trotzdem. You see, you wash it, why? Because of the unseen. That is in your hand. Unsichtbaren, was auf deinem Händen ist. That is how you see, you believe your sin more than, you believe it enough, more than, what you can see that your hands are beautiful, but you wash it. Genau so, glaubst du, understand that? Auch wenn du es nicht siehst, du weißt, da ist etwas. Was ist you know, if your hands are like this, you don't look at it, nothing. You believe it more, you believe that there's something in it, more than what you can see that is beautiful, then that is why you wash it. Who understand, please? Praise the Lord. Hallelujah. And that's how we believe the word of God. So glauben wir an Gott. That is more real than what we see outside. Das ist realer als das, was wir draußen sehen. Through faith, we understand that the words we are framed by the word of God. The world. You see, you were not there when God created the world. Du warst nicht dabei, als Gott die Welt erschaffen. You believe that He created the world by His word. Du glaubst, who understand die Welt that? Hat durch sein Wort. Abato, can you help us to read it? Abato, help us. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. He said, through faith, we understand that the words we are framed by the word of God. You that we were. You were not there when this world was created. Du warst nicht dabei, als diese Welt erschaffen wurde. But you believe it. Aber du glaubst, dass everything came into existence. Dass alles existiert durch sein Sprechen, durch sein Wort. That is faith. Das ist Glaube. You believe it, though you were not there. Auch nicht dabei. Understand it, please. So that things which are seen were not made of things which do appear. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it he being dead, yet speaketh. Faith. Der Glaube. Oh my God. You see, two people we made sacrifice to God. I will believe that God accepts my sacrifice more than yours. Zwei Leute geben ein Opfer und der eine, ich zum Beispiel, glaube daran, dass Gott dieses Opfer annimmt. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Let us continue. 5. By faith, Enoch was translated that he should not be dead. He should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Oh my God. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. denn von seiner vor seiner Errückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hat. Listen here, he said, he tests people that he pleased God. Er hat Leuten gesagt, ich gefalle Gott. And that is how when you meditate in God's love, both day and night. Wenn du Tag und Nacht über Gottes how he love you unconditional. Nachdenkst, meditierst, nachsinnst. Nothing can harm your joy, your kann peace. Nicht sein Frieden, deine Freude angreifen. You are so happy. Du bist so glücklich. You know when you are sad. Bist du, wenn er when you are worried, it's when your mind is out of the love of God for you. Das heißt, ihr seid mit euren Gedanken nicht mehr in Gottes Liebe. When you are bothered, it's when your mind is no longer in His love for you. Bist deine Gedanken nicht mehr in Gottes Liebe für dich. You see, you have to remind yourself and tell people that He loves you. Den Leuten sagen, er liebt mich. He loves me so much. Er liebt mich so sehr. There's nothing He cannot do for me. Es gibt nichts, was er nicht für mich tun kann. Just like here, Eno testifying that he pleased God. Eno, der gesagt hat, ich gefalle Gott. In verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. By faith, Noah, being warned of God of things not seen, as yet moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. You just believe the word and act. Du glaubst das Wort. Who understands this? You see, Noah preparing an ark. Noah hat eine Arche vorbereitet durch den Glauben. It's like God will tell me, just go. Go to your father's house. Die Gott sagt, I have not. Why am I going to my father's house? Wieso gehe ich dahin? Because of the word of God. Wegen Gottes Wort. Because by faith. Durch den Glauben. He said by faith. Durch den Glauben hat es getan. Believe in the word. Gottes Wort zu glauben. That the word of God said, a family should live together. Weil Gottes Wort sagt, ein Paar soll zusammenleben. Das alleine reicht mir. Everything. Das reicht mir. It's enough for me to say yes. Das I want reicht to say, mir. I want to live with my father. Und zu glauben, dass dieser Schritt von Gott ist. Move with fear. Prepare an ark to the saving of his house. By the which he condemned the world. And became heirs of the righteousness. Which is by faith. By faith, Abraham, when he was called to go out into place which he should after receive for an inheritance, obey, and he went out not knowing whither he went. Oh my God. Abraham went out without even knowing where he was going to. Can God do that to people today? They will not do it. Keiner würde they will argue. Das tun. Sie werden diskutieren mit Gott. He did not. He just said, leave this country and start moving. Like, geh, verlasse dieses Land. Abraham believed the word. Abraham hat Gottes Wort geglaubt. Today we believe the word that said family should be one and not two. We will not even follow. Und heute glauben wir nicht mehr daran, dass Gott sagt, dass eine Familie eins sein soll. Nicht. This is not what my pastor said, but the word of God says. Es geht nicht darum, was der Pastor sagt, sondern Gottes Wort. You see, why are you going there? It's not because my pastor said it. But I'm going there because the word of God said that family should live together. Who understands the place? Praise the Lord. Hallelujah. He's looking for somebody to flow through. Er sucht nach jemanden, durch den er arbeiten kann. He's looking for somebody to believe the word of God. Jemand, der Gottes Wort to glaubt. Believe him and act on him. Denn ihn glaubt und der danach handelt. To believe that you already have victory before any problem comes to you. Bevor ein Problem da ist. Abraham went out not knowing where he was going to. Abraham ist gegangen und wusste nicht wohin. You go to your father's and not knowing what is going the result that is going to come out of it. Du gehst ins Haus deines Vaters und weißt nicht, was das daraus wird. You see, whatever result that is going to come out is not your business. Your business is I believe the word of God and I act on it. Ergebnis interessiert dich nicht. Das, was dich interessiert, ist Gottes Wort, zu glauben und danach zu handeln. By faith, he sojourned, verse 9. In the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, and heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. He was not looking for natural results. Er suchte nicht nach natürlichen Ergebnissen. But he was looking for for a supernatural result. Er suchte nach übernatürlichen. You see, once he comes to God, you see, self have to die. Er selbst muss sterben. Until that self is out of the way. Erst wenn er selbst weg. Christ cannot start his own business. Kann Christus nicht sein eigenes Werk verbringen. Therefore, verse 11. 11. Through faith, also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Verse 12, therefore sprang there even of one, and him as good as dead. So many of the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the seashore innumerable. Verse 13, these are dead in faith. You see, look at verse 13. He said, these are dead in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. You know, that's where I'm going to. You know, there are, you know when God speaks sometimes. When God spricht. He might not even be in your lifetime. Manchmal wird dieses Versprechen nicht mal in deiner Lebenszeit passieren. When he talks about, you see, it revealed that of the children of Israel to Abraham 40 years, also Abraham, for 400 years. Das mit den Kindern Israels offenbart hat, mit den 400 Jahren. He did not, Abraham was no longer alive. Abraham war nicht mehr am Leben. He was no longer in this world. But that does not mean that Abraham cannot see it. Aber es heißt nicht, dass Abraham das nicht sehen kann. Oh, right. Who understand what I'm even preaching? Praise the Lord. Hallelujah. He said, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them far off. You know, they have seen them far off. That is why they speak it. They did not even experience it. Sie haben es von Weitem gesehen. Und sie haben es auch gesprochen, aber sie haben es nicht erfahren. He said, and we are persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly that they seek a country. You know, we are in this world, but not of this world. Wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. We are of another country. I'm not saying of Nigeria. Wir kommen aus einer anderen Welt. You see, the kingdom of God is a country. Das Königreich Gottes ist ein Land. We are of another country, different from this world. Land, was anders als diese Welt. The kingdom of Christ is a country. Das Königreich von Christus ist ein Land. He said the government shall be on his shoulder. That's the shoulder of Christ. Die Regierung muss auf seinen Schultern sein, auf den Schultern von Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We will continue with from here on. That's Sunday. Well, that's the end of self is the beginning. Das Ende vom Selbst ist der Anfang von Christus.